Band 2, Kapitel 31 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 31. Ich wagte endlich, zweifelnd den Kopf zu schütteln. Jawohl, die Not, wiederholte er feierlich. Mag sein, dass hin und wieder jene Wagelust ein Häuflein von jungen Kriegern, eine Gefolgschaft zu einer Raubfahrt verführt? Das ist ein Nichts. Damit erobert man nicht römische Provinzen und wirft nicht eure Weltmacht über Rhein und Donau zurück. Nein, Cäsar Julian, sind es doch von den Kimbern an bis auf unsere Tage wirklich ganze Völker, mit Weibern und Kindern, mit Greisen und Kranken, mit Unfreien und Herden und allem Hausrat auf den Rinder bespannten Wagen, die, immer und immer wieder den von euch aufgezwungenen Vertrag brechend, an und über eure Grenzen fluten, in das seit Jahrhunderten sichere, jedes Mal vorauszusehende Verderben. Wähnst du wirklich, nachdem ungezählte Millionen von uns auf den Schlachtfeldern gefallen, auch Weiber und Kinder als Sklaven von euch fortgeschleppt, andere in euren Arenen verblutet oder als Kolonnen über alle eure Provinzen verstreut worden sind, glaubst du wirklich, fast Jahr für Jahr wirft bloße Abenteuerlust diese Hunderttausende, auch von Wehrunfähigen, immer wieder an eure Grenzen mit der sichersten Aussicht zu zerschellen, zu versprühen wie die brandende Welle am Fels? Nein, das kann nur die einzige Göttin, die einzige Macht der Welt, die Notwendigkeit. Ich war sehr ernst geworden und Jovian suchte meinen Blick mit einem Seufzer. Aber welche Notwendigkeit, welche Not, brachte ich hervor, tief ergriffen von des Mannes Erregung und von dem neuen Einblick in diese Bewegungen. Hungersnot. Wohl ist das Land weit, das wir bewohnen, und solange die Ahnen als Weidehirten es durchzogen, nährte es die ganze Volkszahl. Wir mussten aber sesshaft werden. Sesshaft, nicht wie früher, nur im Vorüberziehen, den Acker bestellen, von der ehernen Mauer eurer Legionen festgehalten an Rhein und Donau. Und nun geschah eine ganz gewaltige Mehrung des Volkes, seit zu dem Ertrag von Viehzucht und Jagd die Kornfrucht trat. Besorgt sprach Jovian: Du hast recht, unsere Feldherren, unsere Schriftsteller staunen, wie nach den blutigsten Verlusten aus euren Wäldern immer und immer wieder neue Tausende hervorquellen. Unheimlich, grauenerregend ist solche Unerschöpflichkeit, rief ich, nicht ohne leise Furcht. Woher diese unglaubliche Fruchtbarkeit? Sie ist die Folge der Keuschheit unseres Volkes. Spät, mit 30 Jahren etwa, berührt der Jüngling zuerst ein Weib, sein Eheweib. Daher ist sie unerschöpflich, die keusch gesparte Jugendkraft. Bei euch hat schon Augustus Geldbelohnungen für Eheschließung und für Zeugung ehelicher Kinder ausgesetzt. Ich fürchte, spottete er, ein Kind, das gezeugt wird aus Berechnung jener Vermögensvorteile, ich fürchte, das empfängt keinen Heldenmark. Ihr habt aber doch Raum vom Rhein bis an die Mündungen des Ister. Wohl, allein Wald und Sumpf, die fast alles Land rechts vom Rhein bedecken, gewähren der unaufhörlich wachsenden Menge nicht Nahrung, und wir haben weder Kenntnisse noch Geduld noch Gerät, all das Ödland in Bauland zu verwandeln. So ist's die Landnot, die Brotnot, die uns treibt. Land, Land, Land, um es zu bebauen, schrien wir seit den Tagen der Kimbern und der Teutonen, 400 Jahre lang euch zu. Dagegen wollen wir kämpfen, gegen all eure Feinde. Und eure Antwort? Eure Brüder, die Teutonen, höhnte Marius den Kimbern zu, haben schon so viel Land, als sie brauchen, ein Grab. Und selbst ein Tacitus sagt achselzuckend, die Erde gehört nun einmal dem Römervolk, seht zu, wo ihr bleibt. »Gut, denn wir werden zusehen«, knirschte er grimmig. »Darum, ich wiederhole, gibt es mit euch keinen Frieden, solange solche Hybris euch erfüllt. Darum müssen wir notwendig, wie Welle auf Welle an das Ufer rauscht, über alle aufgezwungenen Verträge hinweg immer wieder in eure Provinzen brechen, bis wir untergegangen sind oder ihr uns so viel Land einräumt, als wir brauchen. Deshalb, o Cäsar, die Rätsel, die du immer nicht lösen konntest. Deshalb bauen Alamannen und Franken die Äcker in Gallien. Nicht ausplündern wollen, besitzen und besiedeln müssen wir es. Deshalb setzen wir uns nicht in die Städte, in denen ihr auch uns, wie in Mäusefallen, fangen würdet, wie Weiland die Gallier. Denn in den Städten können wir nicht Korn bauen, um davon zu leben. Deshalb fandest du uns nicht siedeln in Köln, Straßburg, Zabern, nicht Räuber, Einwanderer sind wir. Nicht freiwillig, notgezwungen kommen wir zu euch, wie der Schiffbrüchige, den die Welle ans Gestade wirft. Er schwieg nun. In großen Schritten durchmaß er das Zelt, die gewaltige Bewegung niederkämpfend. Er glühte im Innern, aber außen blieb er fest und ruhig wie Felsgestein. Ich staunte ihn sprachlos an, diesen fränkischen Königssohn. »Und der Ausgang?« fragte Jovian, sehr ernst blickend. »Ist unberechenbar«, erwiderte Serapio. »Viel, sehr viel spricht für euren Sieg. Am lautesten unsere Fehler. Solang der batavische Gaukönig lieber dem Römer sich unterwirft als dem batavischen Stammgenossen, solang der Tschatte meins lieber dem Cäsar gönnt als dem Alamannen, so lang wird es gehen, nun, wie es bei Straßburg ging. Aber«, er richtete sich hoch auf, »es kann auch anders kommen, und deshalb, nur deshalb allein lebe ich noch, o Freund Julian. Ich lebe von der Hoffnung für mein Volk, die Franken. Die anderen gehen mich noch nichts an. Stürbe diese Hoffnung in meiner Brust, ich würde sie nicht überleben. Sieh, als ich, in der Genesung begriffen, unter deiner gütevollen Pflege, die Christen sogar müssten dich loben für diese Feindesliebe, allmählich dein ganzes hohes Geisteswesen erkannte, auch deine Staatsmannskunst bewundern lernte, wie ich an jenem heißen Augusttag, zu meinem Schaden, deine Feldherrnschaft erprobt hatte, da kam mir einmal, aber es war noch im Wundfieber, der Gedanke, stirb, Merovech, da drüben hängt ja dein Schwert, stirb. Dieser Cäsar ist zu groß, an ihm muss dein Volk scheitern. Ich horchte auf. Das weißt du, O Lysias, von dem Lobbegierigen, Lob aus dem Munde dieses Feindes. Aber er fuhr fort. Jedoch bald kam die Klarheit. Nein, sagte ich mir. Kein Einzelner, und sei er noch so geistbegabt, kann den Ausschlag geben in dem weltgeschichtlichen Ringen zweier Völker. Wer ist stärker, frischer, zukunftreicher? Rom oder das blonde Volk törichter Helden da drüben in den dunklen Wäldern? Ich glaube, wir, so jauchzte mein selber töricht Herz frohlockend auf und sprach zu mir, feig wär es, dein Volk aufzugeben, solange es hoffen kann. Der Eid, den der sterbende Claudius Civilis am Hügel seines, meines großen Ahnherrn Armin, seinem Sohne, meinem Namensgenossen Merovech abnahm, den wir alle wiederholt haben, von Geschlecht zu Geschlecht, er bindet mich an das Leben, solange mein Volk lebt. Mein Volk, das heißt, der Stolz auf mein Volk hat mich gesund und rein erhalten in der Krankheit und im Schmutz eurer verpesteten Städte. Ich schulde ihm Dank. Und ich liebe sie so heiß, diese einfältigen Helden mit den Riesenleibern und den unberatenen Knabenherzen, die jede Begeisterung fortreißt, bald in den herrlichsten Heldentod, bald in die zweckloseste Dummheit. Ja, viel, viel lieber sind mir meines Volkes Fehler als eure Vorzüge. Mein Volk ist mein Alles. Wieder schwiegen wir beide, tief ergriffen. Nicht ohne Neid sah ich auf den Mann, der das so wahrhaftig von sich sagen konnte. Mein Alles, dachte ich, ist mir das Römerreich nicht. Oh nein, die Götter, das Wissen von den Göttern, mein Ruhm, ach ja gar sehr, und Helena. Da riss mich's fort. Freund, sprach ich nachdrucksam, hast du nie ein holdes Weib geliebt? Er stockte plötzlich in seinem erregten Auf- und Niederwandeln. Er blieb dicht vor mir stehen und kreuzte die Arme über der breiten Brust. Dann begann er, man spricht nicht von solchem, aber da es zu dem anderen gehört, mögt ihr, als die Einzigen, es wissen. Ja, vor 8 Jahren war's, in Attika, da blühte eine Jungfrau, unsagbar schön, so denke ich mir eure Artemis. Auch sie war mir gut, glaub ich. Ihr Vater hätte sie mir nicht geweigert. Ich aber bezwang mein Herz und schwieg und schied. Warum? Fragte Jovian hastig. Dann errötete er. Ich will kein Mischgeschlecht erzeugen. Sollen wir Germanen allmählich verrömern wie die Gallier? Die Könige wenigstens der Franken sollen nicht Häuptlinge sein. Es tat sehr weh, ich trug's für mein Volk. Genug, ich kann nicht mehr. Ich muss in die Luft, in die Einsamkeit, unter die Sterne. Und rasch war er aus dem Zelt verschwunden. Ich aber fand keinen Schlaf in jener Nacht. Eine ganze Welt neuer Sorgen war mir aufgestiegen bei den Worten des Franken. Ist es so, wie er sagt? Sind diese Germanen mehr als staatsunfähige Räuber? Das wäre dann die Hauptfrage unserer Zukunft. Bah, ich kann's, das heißt, ich will's nicht glauben. So wenig die alten Götter tot sind, so wenig starb der Beruf Roms zur Weltherrschaft. Ein einziger begeisterter Mann könnte die gestürzten Götter, könnte die gehemmte Weltherrschaft Roms wiederherstellen. Weh, dass Konstantius, der Imperator, das nicht kann und dass Julianus, der Cäsar, das nicht darf. Aber einprägen will ich mir diese Iden des Juni und den überwältigenden Eindruck dieses Germanen und nie mehr in griechischer Leichtherzigkeit die Germanengefahr unterschätzen. Als Jovian sich verabschiedete, fragte ich ihn, »Würdest du ein geliebtes Weib aus solchen Gründen aufgeben?« Er errötete wieder. Nach einer Weile sprach er fast traurig, »Ich fürchte, nein, solche Leidenschaft, es ist wie Wahnsinn, aber heiliger, für unser Volk habe ich nicht. Ach, wir sind kein Volk, wir sind nur ein Reich, aber kaum mehr ein römisches. Dieser sonst so kühle Germane, ich beneide ihn um solche Glut. Mag sie auch Torheit sein und eitle Hoffnung. O, ihr Götter, hätte ich nur auf ein paar Jahre die Macht in Händen. Ich wollte alles, alles wenden. Ein Mann genügt, auch ein Volk wieder zu schaffen, unter der Gunst der geretteten Götter.« Ende von Band 2, Kapitel 31.